WDR 3 Lesung. Ihrer Mutter, der österreichischen Kommunistin Lizzi Kohlmann, hat die Schriftstellerin Barbara Honigmann schon ein Buch gewidmet. Jetzt blickt sie auf den nicht minder aufregenden Lebenslauf ihres Vaters, des deutschen Juden Georg Honigmann. Er überlebt das Dritte Reich als Korrespondent in London, kehrt auf Beschluss der Partei zum Aufbau des neuen Deutschland in die sowjetisch besetzte Zone zurück. Doch dort eckt der Bohemian und Freund der Frauen schnell bei der engstirnigen Kulturbürokratie an. Mit kritischer Sympathie folgt die Tochter seinem Lebenslauf. Georg heißt ihr Porträt. Es liest Cornelia Boje. Georg. Mein Vater heiratete immer 30-jährige Frauen. Er wurde älter, aber seine Frauen blieben immer um die 30. Die erste, die zweite, die dritte und die vierte Frau. Sie hießen Ruth, Lizzi, das war meine Mutter, Gisela und Liselotte. Mit der letzten Frau bekam er noch ein Kind, als er schon weit über 60 war. Es war wieder eine Tochter und wieder nannte er diese Tochter Anna. So wie er mich auch schon Anna genannt hatte. Zum Andenken an seine geliebte Großmutter Anna Weil, geborene Sander. Außerdem hatte er im Laufe seines Lebens noch viele Geliebte, von denen ich, wie gesagt, manche traf, von manchen nur wusste oder hörte. Und von anderen wurde mir erst nach seinem Tod erzählt. Dass er nämlich zum Beispiel, als er nach dem Krieg aus England nach Deutschland zurückgekehrt war, während meine Mutter, die zu dieser Zeit seine Frau war, noch in England darauf wartete, dass er in Berlin eine Wohnung fand, sich dort auch sofort wieder eine Geliebte angeschafft hatte. So hat Lotte mir das erzählt, die beste Freundin meiner Mutter. Nach ihrer Aussage soll die Geliebte eine spanische Tänzerin gewesen sein. Und als ich sie fragte, was denn die spanische Tänzerin in dem zerbombten Berlin gesucht habe, wusste sie es natürlich nicht. Aber die Affäre hat sie noch 40 Jahre später, nach Georgs Tod, aufgeregt. Seine erste Frau, Ruth, hatte Georg in der Odenwaldschule kennengelernt. Obwohl er sich zuerst in Irmgard verliebte, bei einer der legendären Pfingstwanderungen, die zum Ritual der Odenwaldschule gehörten. Während sie unter freiem Himmel schliefen und die Sterne beobachteten, hielt er Irmgards Hand. Und es begann eine heftige Liebesgeschichte, die nicht nur nicht platonisch blieb, sondern sich zu einem Liebesdrama ausweitete, das sogar an der ansonsten aller Biederkeit abgewandten Schule für Aufregung sorgte. Irmgard lebte später in Prag. Und Georg hat sie dort, ich glaube, in den 70er Jahren sogar einmal besucht. Jedenfalls war es in der Zeit nach dem Bruch mit der Schauspielerin, als er zum allerletzten Mal verheiratet war. Er erzählte mir von dieser schwärmerischen, aber auch abenteuerlichen ersten Liebe, weil ich mich nämlich gerade auch einer, wie er meinte, viel zu romantischen, schwärmerischen Liebe hingab und er seine Tochter davor warnen wollte, sich ganz darin zu verlieren, wie ihm das damals zum ersten und nicht zum letzten Mal geschehen war. In Wirklichkeit aber mochte er es einfach nicht, dass sich seine Tochter anderen Männern als ihm zuwandte. Denn seine Tochter war doch ein Teil von ihm, so wie sein Bein oder sein Arm, die man ihm auch nicht einfach ausreißen konnte. Oder sogar so etwas wie seine Verdoppelung, vielleicht wie sein Bruder, den er, als sie beide noch so jung waren, so plötzlich verloren hatte. Er sagte manchmal zu mir, wir Männer, wenn wir etwas zusammen unternahmen, zum Beispiel eine Fahrradtour. Das machen wir unter Männern. Dabei war ich wirklich alles andere als ein Garçon manqué, also irgendwie burschenhaft, nein. Ich war ein ganz normales Mädchen, das leidenschaftlich zum Ballett ging und von einer Karriere als Balletttänzerin träumte. Aber mein Vater nahm mich oft für einen Mann, einen Bruder, einen Kumpel und Gefährten, mit dem er durch dick und dünn gehen kann. Und der ihn vielleicht auch ein bisschen beschützt vor dem Leben, in dem ihm so vieles zerbrach. Lieben und Ehen und der Familienzusammenhalt und Tradition und Religion und Zugehörigkeiten jeder Art. Georg wählte nach dem Studium nicht den akademischen Weg wie sein Vater und sein Großvater, Sondern begann sein Leben als Journalist. Er fand zunächst eine Stelle bei der Vossischen Zeitung aus dem Ullstein Verlag. Zuerst als Unterkorrespondent im heimatlichen Hessen, im zweiten Jahr als Redaktionsassistent und schließlich als Redakteur in Düsseldorf. Dort fanden Georg und Ruth bald ihre Freunde in den Künstlerkreisen der Rheinischen Sezession, die sich um die legendäre Mutter Ei scharte. Mutter Ei hatte ursprünglich nur eine Bäckerei neben der Akademie der Künste, in der sich die angehenden Künstler Kuchen oder belegte Brötchen holten. Und dann saßen sie noch bei ihr herum. Denn Mutter Ei kochte auch Kaffee dazu und nahm Bilder in Zahlung. So viele, dass sie bald eine Galerie eröffnen konnte. Und so wurde aus der Wirtin eine Muse und Galeristin. Und die viel porträtierte Frau all der Künstler. Darunter Max Ernst, der sie auch bedichtete. Großes Ei, wir loben dich, Ei, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt das Rheinland sich und kauft gern und billig deine Werke. Mit einem der Künstler waren Georg und Ruth enger befreundet. Und noch in der späten Lebenszeit meines Vaters tauchten Bilder von Robert Pudlich bei ihm auf. Kleine Formate, vielleicht von seiner Witwe geschickt. Und es gibt auch ein Foto, auf dem man Georg in Pudlichs Atelier sieht. Porträt eines jungen Mannes als Künstlerfreund. Zwischen bemalten und unbemalten, gestapelten und gestellten Leinwänden und der Rückenansicht einer Skulptur in einem Liegestuhl liegend, in sich hineinlächelnd. Es gab also dieses Künstlerkapitel, die Bohemzeit meines Vaters. Sie gefiel mir, wenn er davon erzählte. Er hätte ruhig mehr davon erzählen können, fand ich immer. Aber es folgten dann eben noch so viele andere Kapitel in anderen Ländern und Städten und mit anderen Frauen. Und der Krieg. Und der Blitz. Es fällt mir schwer, mir die jungen Jahre meines Vaters vorzustellen. Es ist eigentlich ganz unmöglich, denn da war er ja noch nicht mein Vater, sondern ein junger Mann in einem entfernten Leben, in einer lange vergangenen Zeit. Die Erinnerungen, die ich an ihn habe und in denen er mit mir weiterlebt, stammen aus einer anderen, viel späteren Zeit, als er schon 50 Jahre alt und dann immer älter war. Aber auch die Erzählungen, die Sagen seines Lebens, über deren Wahrheit ich natürlich gar nichts weiß, haben sich in meine Erinnerungen an ihn verwoben. Und wenn ich mir auch sein Bohemleben im Düsseldorfer Kreis um die Mutter Ei in wilder Ehe mit seiner jungen Frau nicht wirklich vorstellen kann, so kann ich doch bezeugen, dass mein Vater seinen bohemhaften Charakter nie abgelegt hat. Jedenfalls, wenn man diesen Charakter nicht als unordentlich, sondern als ungebunden versteht. Deshalb passte ja auch die spätere Zugehörigkeit zur Kommunistischen Partei nie richtig zu ihm. Überhaupt das Engagierte und Festgelegte. Nachdem Georg von der Düsseldorfer Redaktion der Vossischen Zeitung in die Berliner Redaktion gewechselt war, wurde er dort, so erzählte er, an einem sonnigen Montagvormittag des Jahres 1931 von seinem Chef gefragt, ob er die englische Sprache beherrsche. Er beherrschte sie zu dieser Zeit aber noch nicht. Denn in der Odenwaldschule hatten sie zwar Herodot im Griechischen und De Rerum Natura von Lucrez im lateinischen Original gelesen und von den modernen Sprachen das Französische gelernt, aber nicht Englisch. Doch er habe in diesem Moment eine Intuition gehabt. Erzähl weiter, Papi. Gespürt, gewusst, dass seine Antwort auf diese einfache Frage eine Entscheidung auf Leben und Tod bedeutete. Und er habe enthusiastisch gelogen. Natürlich beherrsche er die englische Sprache. Es war die folgenreichste Lüge meines Lebens. So kam Georg 1931 als Korrespondent der Vossischen Zeitung nach London. Lernte schnell Englisch, denn wenn du Latein kannst, sagte er, lernst du alle anderen Sprachen im Handumdrehen. Lebte mit Ruth im gutbürgerlichen Westen Londons zwischen Hyde Park und Holland Park, und dort heirateten sie endlich auch. Aufgrund der Pressegesetze, die das neue nationalsozialistische Deutschland erlassen hatte, wurde ihm allerdings 1933 schon wieder gekündigt. Und der ganze Ullstein Verlag, in dem die Vossische Zeitung erschien, arisiert. Die Ullstein Brüder gingen ins Exil. Georg schrieb dann als freier Journalist für österreichische, tschechische, und Schweizer Zeitungen und auch schon für den Evening Standard und andere englische Zeitungen und besserte seine Honorare durch Spekulieren an der Börse auf, bis er 1938 in die Auslandsabteilung der Nachrichtenagentur Exchange Telegraph eintrat. 1936 hatte er gemeinsam mit Ruth die britische Staatsbürgerschaft beantragt, die ihnen jedoch verweigert wurde. Seine deutsche Heimat sah er erst 17 Jahre später wieder. In London wurde Georg ein richtiger Pressemensch. So bezeichnete er sich selbst. Denn ein richtiger Theatermensch ist er dann später während der Ehe mit der Schauspielerin nie geworden. Höchstens ein begleitender Theatermensch. Und ich wurde ein begleitendes Theaterkind und lernte das Theater vor und hinter der Bühne zu lieben. Bevor ich deine Mutter kennenlernte, war ich weit davon entfernt, ein politischer Mensch zu sein, hat mir mein Vater in einem seiner Briefe aus der Kur in Bad Elster geschrieben, die der nun über 60-jährige Mann so gut wie jedes Jahr in Anspruch nahm. Seit der Trennung von der Schauspielerin und den vielen Verletzungen, die sie sich gegenseitig beigebracht hatten, litt er immer stärker an Angina Pectoris, der Enge des Herzens. Von den Kuren schrieb er mir lange Briefe. Aber auch vorher und später und bis zum Ende seines Lebens schrieben wir uns oft. Meiner Mutter ist er in London begegnet. Geheiratet haben die beiden aber erst nach dem Krieg in Berlin. Und dort ließen sie sich auch wieder scheiden. Lizzie, die meine Mutter wurde, lernte er durch seinen Kollegen Peter Smolker kennen, der schon 1930 als Korrespondent der großen Wiener Tageszeitung Neue Freie Presse nach London gekommen war und dort zusammen mit seinem britischen Kollegen Kim Firby eine Presseagentur gegründet hatte, die die britischen Zeitungen mit Nachrichten aus Mittel- und Osteuropa belieferte und die er später an den Exchange Telegraph verkaufte. Bei dieser Agentur wurde Georg 1938 Mitarbeiter, nachdem die Vossische Zeitung und der ganze Ullstein Verlag nun arisiert worden waren und zu existieren aufhörten. Die Frau von Peter Smolka war Lotte, Lizzis beste Freundin noch aus Kindertagen, als sie zusammen in Wien zur Schule gingen, eben die, die mir nach Georgs Tod noch so wütend von seiner Affäre mit der spanischen Tänzerin erzählte, und Firby war Lizzis Ehemann. Seit er mit meiner Mutter bekannt geworden war, wurde Georg vom britischen Inlandsgeheimdienst MI5 beobachtet und bekam dort ein Dossier, weil er damit in Kreise eintrat, deren Nähe zu oder Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei bekannt war oder die gar der Spionage für die Sowjetunion verdächtigt wurden. Dieser Verdacht hat sich in den meisten Fällen bestätigt und stellte sich Jahre später sogar noch als viel begründeter heraus, als es sich der MI5 in seinen schlimmsten Albträumen auch nur hatte vorstellen können. In dem engen Wiener Kreis um Peter Smolka, Lotte und Lizzi traf Georg zum ersten Mal Menschen, meistens junge und viele jüdisch, die schon seit längerer Zeit politisch engagiert und aktiv in Vereinen organisiert waren, links oder zionistisch. Oft beides, wie er sie wohl vorher noch nicht getroffen hatte. Sie hatten in Wien dramatische politische Auseinandersetzungen miterlebt, die mit dem Brand des Justizpalastes 1927 und der überaus gewalttätigen Repression, die ihm folgte, ihren Anfang nahmen und Karl Kraus veranlassten, überall in der Stadt zu plakatieren, an den Polizeipräsidenten von Wien, Johann Schober, ich fordere Sie auf, abzutreten. In der jungen österreichischen Republik und besonders natürlich im roten Wien lieferten sich die präfaschistische Heimwehr und der Sozialwehr und der Sozialdemokratische Schutzbund immer wieder heftige Kämpfe, die sich 1934 im Bürgerkrieg entluden, angesichts dessen sich jeder entscheiden musste, zu welcher Seite er gehörte. Lizzi und ihre Freunde waren schon vorher in der Roten Hilfe und der Internationalen Arbeiterhilfe organisiert und hatten Geld für sie gesammelt, Kleider und Essen verteilt und bei ihren Versammlungen revolutionäre Pläne geschmiedet. Und in diesen dramatischen Februartagen wählten sie natürlich die Seite der sozialdemokratischen Schutzbündler und schließlich der Kommunisten, obwohl sie meistens aus gutbürgerlichen Verhältnissen stammten. Es war wohl auch eine Revolte der Jugend. Sie gaben sich kommunistischen Überzeugungen oder eher Träumen von Gleichheit und Gerechtigkeit hin, die dann fast ein ganzes Leben hielten, auch wenn sie dabei oft die Augen fest verschließen mussten. Vielleicht, weil sie so jung waren, sind sie dabei in ihrem politischen Engagement sehr weit gegangen. Sie ließen sich gleich am Anfang vom sowjetischen Geheimdienst rekrutieren und haben in den Jahren nach 1934 dann für ihn spioniert, nachdem sie in England Asyl vor rassischer und politischer Verfolgung gefunden hatten, während der Zeit des Hitler-Stalin-Pakts, als Großbritannien sich Hitler gegenüber ohne Verbündete fand und später, als die Sowjetunion zum Alliierten Großbritanniens wurde und schließlich noch viele Jahre darüber hinaus, nach dem Sieg über Hitler, während des Kalten Krieges. Manchmal bestätigte sich die Mitgliedschaft in dem Spionagering sogar erst nach ihrem Tod, Jahrzehnte später. Lizzi war während des Bürgerkriegs in Wien, in den sie sich mit ihren Gefährten gestürzt hatte, verhaftet worden. Aber sie konnte dann mehr oder weniger direkt aus dem Gefängnis heraus nach England übersiedeln. Das hatte sie ihrem englischen Ehemann Kim Furby zu verdanken. Durch die Heirat mit ihm war sie britische Staatsbürgerin geworden. Furby wiederum hatte durch Lizzi in Wien während der Februarkämpfe seine politische Initiation erlebt. Er war als englischer Sympathisant der marxistischen Lehre nach Wien gekommen und verließ es als überzeugter Kommunist. Der bald seine jahrelange Spionagetätigkeit für die Sowjetunion in der Maske des konservativen britischen Journalisten beginnen würde. Lizzi war es also, die den inzwischen gar nicht mehr so jungen Mann Georg aus gutem bürgerlichen Hause zur Politik verführt hat. Wenn Georg später auf sein kommunistisches Engagement zu sprechen kam, sagte er immer, dabei bin ich eigentlich nie über Hermann Hesse hinausgekommen. Vor allem, wenn wir über Politik stritten und ich ihn und meine Mutter nach ihrer Blindheit gegenüber den kommunistischen Verbrechen, den Schauprozessen in den Jahren 1937 bis 1939, den Gulag fragte und sie ihnen als eine jahrzehntelang anhaltende Bartholomäusnacht ohne Ende an den Kopf warf. Hatte darüber etwa nichts in den Zeitungen und den Nachrichten aus dem Fernschreiber gestanden, die Georg jeden Morgen um 5 beim Exchange Telegraph auswertete? Darauf antwortete er dann wieder so etwas wie, ich bin in Wirklichkeit nie über Hermann Hesse hinausgekommen, und meinte damit wohl einen pazifistischen Humanismus. In den Londoner Jahren nach der Begegnung mit Lizzi scheint er sich jedoch weit über Hermann Hesse hinausbegeben zu haben. Jedenfalls konnte ihm Ruth darin nicht mehr folgen. So bestätigen es auch die Files vom MI5. G.H. had no firm political views until he met Lizzi. Ende Mai 1941 hatte es den letzten großen Bombenangriff auf London gegeben. Hitler musste seine Invasionspläne für England endgültig aufgeben und die Schlachtfelder verlagerten sich nach Nordafrika, auf dem Balkan und an die sowjetische Front. Seit dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion wuchs in England ein Gefühl der Solidarität mit den Russen, den neuen Alliierten. Nun gab es den britisch-sowjetischen Vertrag über das gemeinsame Vorgehen gegen Deutschland. Der 25. Jahrestag der Sowjetarmee wurde in der Royal Albert Hall durch einen außerordentlich prunkvollen Festakt mit großem Chor und Orchester und Rezitationen der berühmtesten englischen Schauspieler, Laurence Olivier und John Gielgud, geehrt und gefeiert. Mit dieser neuen Allianz und unter dem Eindruck der Schlacht um Stalingrad gewann auch die kommunistische Partei in Großbritannien nicht nur Sympathien, sondern auch so viele neue Mitglieder wie nie zuvor in ihrer Geschichte. Zu diesen neuen Mitgliedern gehörte Georg. Außerdem besuchte er jetzt auch oft den Freien Deutschen Kulturbund, Free German League of Culture, der von deutschen und österreichischen Emigranten gegründet worden war, um die deutsche Kultur zu bewahren, der sie sich von den Nationalsozialisten beraubt sahen. Sie veranstalteten Lesungen, Theateraufführungen, Ausstellungen und eine deutschsprachige Bibliothek gab es in der Upper Park Road in Hampstead, wo sich der FDKB einquartierte, auch. Dort konnten die deutschen Emigranten ungeniert Deutsch sprechen. Denn draußen auf der Straße sprachen sie es besser nicht. Diese Sprache galt jetzt als barbarisch. Der Club wurde jedoch, im Unterschied zu anderen, vor allem jüdischen Emigrantenorganisationen, mehr und mehr von Kommunisten dominiert. Und das entging auch dem MI5 nicht, der trotz oder wegen der Allianz mit der Sowjetunion die neue Sympathie für die Kommunisten und deren Aktivitäten genau beobachtete. Wenn auch nicht genau genug, um herauszufinden, dass die echten Spione für die Sowjetunion sich nicht gerade in den offen kommunistischen Gruppen zeigten. »Mein Gott, wie naiv die Engländer waren«, sagte manchmal meine Mutter. Sie wusste ja, wovon sie sprach. Nach ihrer Rückkehr aus England hatten Georg und Lizzi ein Haus in Bad Saro am Scharmützelsee gepachtet. Nicht ganz eine Villa, aber auch nicht bloß ein kleines Häuschen. Mit einer Terrasse zum See hin und einem großen Garten mit Obstbäumen. Das Haus aber stand unter hohen Kiefern. Vor der Haustür schaukelte ich in großem Schwung. Dieser Ort in der märkischen Landschaft der vielen Seen, nicht allzu weit von Berlin, war schon in den 20er Jahren ein Erholungsort für Berliner Künstler und die Uferprominenz gewesen. Darunter viele Juden, die dort Wochenendvillen besaßen. Keine wirkliche Künstlerkolonie, aber doch eine Ansammlung von Leuten, die sich alle mehr oder weniger aus dem Berliner Kulturleben kannten und sich deshalb dort am See oder in den pilzreichen Wäldern treffen oder aus dem Weg gehen konnten. Die jüdischen Villenbesitzer waren während der Nazizeit geflohen. In ihre Villen waren Nazi-Prominenz und auch eine SS-Kommandantur eingezogen. Und in den nahen Rauenischen Bergen war ein Außenlager des KZ Sachsenhausen eingerichtet worden, in dem einige tausend Häftlinge Zwangsarbeit für die Rüstung verrichteten, im Steinbruch, in der Ziegelei. Statt der Vorkriegsufer und der Nazi-Prominenz zog nach dem verlorenen Krieg die neue antifaschistische Prominenz in die Villen ein, die sich nun dort beim Spazierengehen unter den Birken und Kiefern und am See treffen oder aus dem Weg gehen konnte. Auch der neue Kulturminister Johannes Erbecher, der aus der Sowjetunion zurückgekehrt war, hatte dort ein Haus und sein Segelboot am See liegen. Hauptsächlich waren es aber doch Rückkehrer aus westlichen Ländern des Exils. Jedenfalls die, die meine Eltern dort kannten. Ein altes Gutshaus, später ein Sanatorium, der Eibenhof, war von den Russen beschlagnahmt und dem Kulturbund als Erholungsheim geschenkt worden. Da konnten die Berliner Künstler ein langes Wochenende zur Erholung verbringen oder, wenn sie Schriftsteller waren, wie Anna Segers, sich ein paar Wochen zum Schreiben zurückziehen. Feste wurden natürlich auch gefeiert. Es trafen sich ungefähr dieselben Kulturschaffenden wie an den Silvesterabenden in der Möwe. Mein Vater nannte sie die Kulturaffen. Nach der Scheidung meiner Eltern im Jahr 1956, ich war gerade eingeschult worden, übernahm Georg das Grundstück und das Haus mit der Schauspielerin. Und unsere letzte Begegnung zu dritt fand auch dort statt, nachdem ich gerade jugendgeweiht worden war. Ich glaube, meine Mutter hatte das Haus und den Garten sowieso nicht so sehr gemocht. Sie war eine Großstädterin und traf sich mit ihren Freundinnen lieber in einem Café oder Restaurant in der Stadt, im Café Moskau zum Beispiel, statt mit ihnen im Wald spazieren zu gehen. Mein Vater aber, als ehemaliger Odenwaldschüler und die Schauspielerin, die auch der hessischen Heimat nachtrauerte, liebten das Land und den Wald. Wir verbrachten in dem Haus am See in Bad Saro viele Wochenenden und auch Ferientage zusammen, wenn die Schauspielerin keine Vorstellungen oder andere Auftritte hatte. Manchmal nahm ich eine Freundin mit hinaus und manchmal kamen auch die Eltern der Schauspielerin zu Besuch. Ihr Vater brachte eine Angel mit, stellte sich auf den Steg am See und angelte. Und ich stellte mich zu ihm und angelte auch, denn er hatte mir eine kleine Angel geschenkt. Und der Hund sprang um uns herum und vertrieb angeblich die Fische. Wir badeten im See oder fuhren im Schlauchboot, nahmen sogar den Hund mit, der verhältnismäßig ruhig auf dem Rand sitzen blieb, wenn er nicht gerade ins Wasser sprang und hinter uns herplatschte. Wir gingen viel spazieren und kletterten zwischen den Findlingen herum, die in den Rauenschen Bergen liegen. Die Schauspielerin erzählte dabei vom Theater und vom Theaterleben. Und an den Abenden spielten wir Romme oder Stadtlandfluss oder Ratespiele. Oder wir saßen auf der Terrasse zum See oder auf dem Steg und planschten mit den Füßen im Wasser, während die Schauspielerin sang. Aber nicht die Lieder aus ihrem Repertoire, sondern andere. Wir summten dazu. Und mein Vater sagte Gedichte auf oder erzählte griechische Göttersagen und hielt dabei meine Hand. Und wir betrachteten die Sterne und Sternbilder. Und er benannte sie, großer Wagen, kleiner Wagen, Orion. Es war wahrscheinlich die beste Zeit ihrer Ehe. Und so hat es mir die Schauspielerin auch in einem langen Brief nach Georgs Tod geschrieben, dass die Jahre mit dir und deinem Vater, bis auf die letzten schlimmen Zerwürfnisse, die schönsten, glücklichsten und erfülltesten meines Lebens waren. Die Zärtlichkeit zwischen euch beiden, unsere Wanderungen, unser ewiges Rufen nach dem Hund, die Schaukel im Garten und die schwarzen Johannisbeeren am Strauch sind mir die kostbarsten Erinnerungen. 4 Jahre nur war Georg Chefredakteur der BZ am Abend. Bereits 1953 wurde er seines Amtes enthoben. Die Ehe mit Lizzi hielt auch nicht mehr lange. Schon wenige Jahre später ließen sich meine Eltern scheiden. Georg, um mit der Schauspielerin, und Lizzi, um mit einem anderen Mann zusammenzuleben. Beide hatten sich ungefähr zur gleichen Zeit in neue leidenschaftliche Liebesaffären gestürzt, wegen denen sie sich dann trennten. Beide fanden in diesen neuen Verbindungen kein Glück und sie gingen später auch ungefähr zur gleichen Zeit wieder auseinander. Nach der Scheidung zog ich mit meiner Mutter und ihrem neuen Mann aus dem Haus in Karolinenhof in eine kleinere Wohnung, die sie wieder mit Freunden aus der englischen Emigration tauschte. Und mein Vater zog zu der Schauspielerin ins Hugenottenviertel hinter der Friedrichstraße. Während der folgenden Jahre hatte ich sozusagen 4 Eltern und 2 verschiedene Leben. Unter der Woche bei meiner Mutter und ihrem Mann, den ich Onkel nannte, mein Leben in der Schule und mit meinen Schulfreundinnen und am Wochenende bei meinem Vater und seiner neuen Frau, der Schauspielerin, die ich bei ihrem Vornamen Gisela nannte, mein Leben als begleitendes Theaterkind. Georg hatte Gisela bei seiner neuen Arbeit als Produzent der Kurzfilmreihe »Das Stacheltier« kennengelernt. Auf diesen Posten hatte ihn die Partei nun beordert. Mit satirischen Kurzfilmen, in denen ein bisschen an DDR-Unzulänglichkeiten herumgestichelt wurde, sollte versucht werden, die schlechte Stimmung nach dem Aufstand des 17. Juni abzuleiten. Georg wurde also zum Filmmenschen. Vielleicht machte ihm das sogar Spaß. Und er hoffte auf echte Satire in der Tradition Tucholskys und nach dessen Definition »Satire darf alles«. Aber das war natürlich sehr naiv. Denn jeder der Stacheltierfilme musste in jedem Stadium der Entstehung erst von zahlreichen Behörden genehmigt und später abgenommen werden. Trotzdem konnte Georg für diese Kurzfilme eines sozusagen lustigen sozialistischen Realismus bekannte Regisseure, Autoren und Schauspieler gewinnen, denen das auch irgendwie Spaß machte. Schauspieler von der Scala, die gerade aus Wien nach Berlin übergesiedelt waren, den jungen Manfred Krug, Jurek Becker und Heiner Kippert als Autoren und Benno Besson und Frank Bayer als Regisseure und eben auch Gisela. Und viele schon bekannte Schauspieler von den Berliner Theatern, die sich dafür nicht zu schade waren und wie Georg auf Witz, Humor und Satire hofften, wenn auch nur im erlaubten Rahmen. Auch ich spielte manchmal in den Filmen mit, wenn Kinderrollen zu besetzen waren. Mir gefiel die chaotische, immer irgendwie aufgeregte Atmosphäre am Dreh. Und ich hätte auch gern Heidi und Petra Rollen verschafft, aber so viele Kinderrollen gab es nicht zu besetzen. So begegnete ich Gisela zuerst als Schauspielerkollegin, bevor sie die nächste Frau meines Vaters wurde. Er war 53 und sie war 30 und ich war 7 Jahre alt. Das erste Mal, dass ich Gisela als Sängerin erlebte, war zur Feier des 40. Jahrestages der Oktoberrevolution in der Werner-Seelenbinder-Halle. Das war eine riesige Sporthalle mitten im Gelände des Berliner Zentralviehhofes, die auch für Propaganda-Massenveranstaltungen genutzt wurde. Für die künstlerische Umrahmung war Hans Eisler zuständig, der die Schauspielerin gerade in einem seiner Brecht-Programme hatte auftreten lassen. Und nun sang sie in der Riesenhalle »Ohne Kapitalisten geht es besser«. Und er begleitete sie am Klavier. Es muss ein Samstag gewesen sein, denn ich saß mit meinem Vater im Publikum, in der Loge. Hans Eisler, der Schönberg-Schüler, hatte in die Komposition ein paar moderne Töne eingeschmuggelt und begleitete die Schauspielerin eigenhändig auf dem Klavier. Nach langen Reden von, ich glaube, Walter Ulbricht und anderen Zentralkomiteemitgliedern der Partei. Ich langweilte mich in der überheizten Halle in unserer Loge zu Tode. Mein Vater ließ sich nicht anmerken, wie er das alles fand. Die im Takt klatschende, jubelnde Masse. Das Pathos. Es war jetzt 10 Jahre her, dass er wieder nach Deutschland zurückgekehrt war. Genau wie Hans Eisler und der Staatsdichter Kuba, die beide auch aus der Emigration zurückgekommen waren. Nach den Feierlichkeiten und dem Auftritt fuhren wir in unserem Wartburg in die Möwe. Hans Eisler und seine Frau Steffi kamen auch mit. Sie ließen sich von ihrem Chauffeur hinbringen. Ich glaube, die Veranstaltung hatte am Nachmittag stattgefunden, denn wir aßen Kuchen. Und Eisler spendierte mir einen riesigen Eisbecher mit Schlagsahne, den ich auslöffelte, während die Erwachsenen jetzt plötzlich über die Veranstaltung witzelten. Alle entspannten sich nun. Ich bei meinem Eisbecher, mein Vater und die anderen, indem sie viel Kaffees tranken, und Eisler noch zusätzlich ziemlich viel Schnaps. Er hatte in den letzten Zeiten viel Ärger gehabt und eine ganze Formalismusdebatte ausgelöst wegen seiner Faustusoper. Vielleicht wollte er sich mit »Ohne Kapitalisten geht es besser« davon freikaufen. Oder wenigstens zeigen, wie fest er auf der Seite der Partei stand, der er im Übrigen nie angehörte. Auf dem Nachhauseweg ins Hugenottenviertel bemerkte mein Vater noch zu mir, »Darauf kannst du dir was einbilden, dass er dir so einen riesigen Eisbecher spendiert hat. Sonst ist der Herr Komponist nicht so spendabel. Sonst ist er sogar ziemlich knickrig.« Wenig später berief die Partei Georg auf seinen letzten Posten. Als Direktor des Kabaretts Die Distel, wo er sofort die jüngste, hübscheste und begabteste Schauspielerin hofierte und gleichzeitig ein Verhältnis mit einer der jüngeren Freundinnen meiner Mutter begann. Inzwischen war er nach der Trennung von Gisela in die 1,5-Zimmer-Wohnung im Hans-im-Loch-Viertel gezogen. Dort hatte er wenigstens 2 Räume und einen Parkplatz für den Wartburg vor dem Haus. Und keine Landlady, die ihm Besuch nach 22 Uhr verbot. Seine Enge des Herzens jedoch verstärkte sich. Und er fuhr nun fast jedes Jahr zur Kur nach Bad Elster. Und von dort schrieb er mir wieder von seinen Spaziergängen und Lektüren. Diesmal waren es die Unterhaltungen Goethes mit Kanzler Müller, aus denen er mir Sentenzen kopierte. Als unter mancherlei ausgebrachten Toasten auch einer der Erinnerung geweiht wurde, brach er, also Goethe, mit Heftigkeit in die Worte aus, »Ich statuiere keine Erinnerung in eurem Sinne. Es gibt kein Vergangenes, das man zurücksehnen dürfte, es gibt nur ein ewig Neues, das sich aus den erweiterten Elementen der Vergangenheit gestaltet. Und die echte Sehnsucht muss stets produktiv sein. Ein neues, besseres Ich in uns erzeugen.« Obwohl meine Mutter zu dieser Zeit manchmal sagte, sie könne sich vorstellen, dass Georg und Gisela doch wieder zueinander fänden, kam es ganz anders. Georgs neues, besseres Ich stürzte sich in eine neue Liaison, eine neue Ehe, ein neues Kind. An einem Samstagnachmittag saßen wir in der 1,5-Zimmer-Wohnung im Hans-Loch-Viertel und warteten auf den Anruf aus der Klinik, der die Geburt seines Kindes mitteilen würde, damit wir dann hinausfahren und das Baby begrüßen könnten. Georg bestand darauf, dass ich dabei sein sollte. Ich sollte Anteil nehmen, weil ich ja ein Teil von ihm war, wie sein Arm oder sein Bein. So schleppte er mich durch sein Leben. Dabei wäre ich an diesem Wochenende viel lieber mit meinen Freunden, der Fanclique von Team 4, zum Konzert gefahren. Team 4 spielte auf kleinen Bühnen in Gaststätten am Rande von Berlin Songs von den Beatles und den Rolling Stones. Und die Fans, zu denen ich von Anfang an gehörte, fuhren ihnen hinterher und tanzten zu ihrer Musik die Nächte durch. Was hatte ich mit Georgs neuer Affäre zu tun und seinem Baby, das wieder ein Mädchen wurde und dass er wieder nach der geliebten Darmstädter Großmutter Anna nannte. Ehrenmann, der er nun einmal war, heiratete er die Mutter des Babys. Sie wurde seine letzte Frau. Er war nun 63 und die Frau war um die 30, wie es seine Frauen immer gewesen waren. Ich konnte ihm jedoch sein neues, besseres Ich nicht glauben, weder bei der Berufung zum Disteldirektor noch bei der neuen Frau. Seit ich ihn so unglücklich und verzweifelt in der Zeit der Trennung von Gisela erlebt hatte, wie er da am Zaun in Bazzaro gestanden und auf unserem Spaziergang in Hirschgarten geweint hatte. Den Geliebten meines Vaters war ich manchmal kurz begegnet, aber danach sah ich sie meistens nicht wieder. Die neue Frau allerdings, Mutter meiner Halbschwester, musste ich nun oft sehen und sollte sie nach dem Wunsch meines Vaters annehmen, obwohl ich sie schon auf den ersten Blick nicht mochte und ihr das auch zeigte, mich unhöflich und ungezogen aufführte. Schon im Krankenhaus Friedrichshain ließ ich meinen Vater das Baby am Bett der neuen Frau allein betrachten und guckte auffällig uninteressiert aus dem Fenster auf den Parkplatz des Krankenhauses. Wann und wo Georg die letzte Frau geheiratet hat, weiß ich nicht genau. Wenigstens hatte er nicht darauf bestanden, dass ich dabei sei, wie dann bei der Geburt seiner zweiten Tochter Anna. Er hatte zu dieser Zeit als Direktor der Distel schon wieder viel neuen Ärger, ähnlicher Art wie beim Stacheltier. Die Distel sollte ein politisches Kabarett sein, konnte es aber natürlich vor lauter politischer Einschränkung nicht sein und durfte es ja auch gar nicht. Zu Beginn seiner Zeit als Direktor des Distelkabaretts hatte Georg noch die Idee, diese kleine theatralische Form zu beleben. Er hatte ja nun fast 10 Jahre als begleitender Theatermensch an der Seite einer Schauspielerin verbracht. Wenn auch der politische Rahmen sehr eng beschränkt war, suchte er wenigstens in der Form ein wenig herum zu experimentieren, mit eingeblendeten Filmsequenzen etwa, so dass der Schauspieler auf der Bühne mit sich selbst dialogisieren konnte. Damit das Programm, wenn es schon keinen politisch wirklich heißen Stoff anbieten konnte, doch nicht bloß kalten Kaffee servierte, wie Georg sich ausdrückte. Wie schon beim Stacheltier musste natürlich jedes neue Programm von den Parteibehörden genehmigt und abgenommen werden und ging nie ohne mehrfache Zurechtweisungen über die Bühne. Vielleicht, weil ihm doch langsam alles schon schwer wurde, der Bruch mit Gisela, die neue Ehe, das neue Kind, der ewige Ärger um jeden Satz auf der Distelbühne, verschwand er nun manchmal für ein paar Tage, riss aus, und ich bekam dann eine Postkarte oder einen Brief. Einmal schrieb er aus Prag: Der Gedanke an die Distel verursacht mir Übelkeit und Brechreiz. Nach einem Tag in Prag gefällt mir der größenwahnwitzige DDR-Zwerg schon überhaupt nicht mehr, wo alle Leute immer alles besser wissen. Da überkommt mich ein Gefühl völligen Überflüssigseins. Ich bin ins jüdische Museum gegangen und da fasste der Kassenjude, aber ein ganz durchgeistigter Typ, gleich große Zuneigung zu mir und gab mir noch lauter Spezialeizes, was die übrigen Goyim natürlich ärgerte. Dann sah ich mir die schöne Sammlung und die spanische Synagoge an und habe auch den verwunschenen Friedhof mit dem Grab von Rabbi Löw besucht. Ich lief ganz allein zwischen den alten Gräbern herum und vergaß für kurze Zeit den letzten Ärger über das letzte Distelprogramm und die demütigenden Anweisungen und Zurechtweisungen der Bezirksleitung. Dabei trat gerade zu dieser Zeit eine gewisse allgemeine Lockerung der Kulturpolitik in der DDR und im ganzen Ostblock ein, die von der Kafka-Konferenz 1963 in Prag ausging und schon den Prager Frühling ahnen ließ, wenn nicht in einem noch viel weiteren Sinne von der Kulturrevolution der Beatles und Rolling Stones und der ganzen neuen Popkultur. Kafka war ein bis dahin in der DDR verbotener Autor und er gehörte auch nicht zu den Autoren, die mir mein Vater zu lesen gab. Dazu hatte er wohl einen zu klassisch bildungsbürgerlichen Kanon, zu dem Kafka noch nicht zählte. Vielleicht von dieser gewissen Lockerung ermutigt, hatte Georg 1964 Wolf Biermann in das Distelprogramm geholt, der an jedem Abend ein paar seiner, natürlich vorher abgesprochenen, Lieder sang. Und überall in Berlin gab es jetzt plötzlich Lyrikabende und wurden Hootenanny-Nachmittage veranstaltet. Team 4 spielte seine Beatmusik und nun auch in den inneren Bezirken und nicht nur in den Vorstädten von Berlin, und nahm sogar eine Schallplatte auf. Die leicht frühlingshafte Zeit dauerte allerdings nicht lange und wurde vom 11. Plenum des ZK der SED, das man dann das Kahlschlag-Plenum genannt hat, ein für allemal eingefroren. Die Partei ließ wissen, es gehe gar nicht um Kultur, sondern es gehe um Sauberkeit. Und durch neue Säuberungen sollte jetzt den moralisch zersetzenden Tendenzen entgegengewirkt werden. Um der Absetzung als Direktor der Distel zuvorzukommen, reichte Georg selbst seinen Abschied ein. Er war jetzt schließlich auch im Rentenalter und seine Frau hatte eine Stelle in der Provinz bekommen. So zog er ihr nach in die Provinz, kümmerte sich um die Hausaufgaben der kleinen Tochter, die dort eingeschult wurde, und ging viel mit dem Hund spazieren, den er närrisch liebte und der sein Alter und seine letzten Jahre begleitete. Es war ein rauher Dackel, ein Jagdhund also, der, wo er nur konnte, alle Hühner totbiss, die ihm über den Weg liefen. Deshalb hatte Georg immer eine Börse bei sich, aus der er die Hühnerbesitzer ohne zu diskutieren entschädigte. Denn er wollte dem Hund nicht seine Freiheit nehmen und ihn an der Leine führen. Und in jedem Fall hatte der schon ein halbes Dutzend Hühner totgebissen, während Georg noch das Auto abschloss. Er fuhr jetzt keinen Wartburg mehr, er fuhr jetzt einen Skoda. Nun war er 70 Jahre alt und lebte in der Provinz. Er hatte viel Zeit. Er war auch nicht krank. Er war ja nie krank. Es wäre der Moment gewesen, seine Lebenserinnerungen zu schreiben. Was alles geschehen war seit dem Tod seiner Mutter und dem Tod seines Bruders an irgendeiner französischen Front des Ersten Weltkriegs, seit der Odenwaldschule, der Vossischen Zeitung und der Rue de Lapp. Er hätte die Jahre in London, den Krieg, den Weg aus seiner bildungsbürgerlichen Herkunft zum Kommunisten beschreiben und bedenken können. Aber er tat es nicht. Georg schrieb weder Erinnerungen noch Memoiren. Und er sammelte auch nicht die Aufsätze und Artikel, die er in seinem doch ziemlich langen Journalistenleben seit den 20er Jahren verfasst und veröffentlicht hatte. Dafür schrieb er zwei polemische politische Sachbücher über die großen Medienkönige William Randolph Hearst und Alfred Hugenberg. Er dokumentierte ihren Aufstieg in den 20er Jahren, rollte die Entwicklung dieser Zeitungen und Medien zur Massenpresse der Verdummung und Manipulation und schließlich zur Gleichschaltung der Presse unter Hitler auf und klagte in deren Nachfolge auch noch die Springerpresse an. Für seine Forschungen setzte er sich in den Lesesaal der Staatsbibliothek und arbeitete die, natürlich sozialistische, Fachliteratur durch, andere gab es ja nicht, und bestellte sich die alten Zeitungen in den Lesesaal. Was mag er dabei empfunden haben? Er las die Zeitungen aus genau den Jahren, als er selbst als Journalist der Vossischen Zeitung für den Ullstein Zeitungsverlag gearbeitet hatte, den großen Konkurrenten der Hugenberg-Presse. Warum schrieb er nicht die Geschichte des Ullstein Verlags oder eine Biografie der Ullstein Brüder, die genau wie er in die Emigration gezwungen worden waren? Die Ullstein Familie wird jedoch in seinem Buch nur ein einziges Mal in einem ganz negativen Zusammenhang erwähnt. Als deutsch-jüdische Hochfinanz, die vor dem Ersten Weltkrieg den säbelrassenden Wilhelm II. Beriet, um seinen Kampf um den Platz an der Sonne zu finanzieren, angesichts des Vernichtungsfeldzugs, den zwei Jahrzehnte später die Hitlerfaschisten gegen die Juden unternahmen. Eine selbstmörderische Haltung, die nur den verwundern kann, der die Judenfrage losgelöst vom Klassenstandpunkt behandelt, belehrt Georg den Leser in seinem Buch. Hat er das wirklich geglaubt? Dann lässt er sich lang und breit über die anonyme Machtausübung durch die Monopolistengruppen von Hugenberg bis Springer und überhaupt den ganzen verdorbenen kapitalistischen Pressebetrieb aus, den er ja nur allzu gut kannte und von dem er doch wusste, dass er im Verhältnis zur Presse unter sozialistischen Bedingungen immer noch frei und offen war und ein breites Spektrum politischer Orientierungen zuließ. Er hatte ja selbst zwei Jahrzehnte in diesem kapitalistischen Pressebetrieb gearbeitet. Wieso schrieb Georg ausgerechnet über die mangelnde Pressefreiheit in der westlichen Welt wo er darüber doch besser Bescheid wusste. Und die Zensur, der jedes geschriebene Wort und jeder gedruckte Satz in der DDR und im ganzen Ostblock unterworfen war, selbst jahrelang am eigenen Leibe erfahren hatte. Mit wem rechnete er eigentlich ab? Plötzlich nahm er sich dann wieder eine Wohnung in Berlin, irgendwo in Kaulsdorf Nord oder Mahlsdorf Süd. Diesmal konnte er nicht mit einem ehemaligen Immigrantenkollegen tauschen, aber er schaffte es irgendwie, sich die kleine Wohnung da draußen zu beschaffen. Das sah für mich ein bisschen nach Scheidung aus. Es war keine wirkliche Trennung von der letzten Frau, aber ein Fortgehen war es doch. Wir sahen uns wieder öfter, wenn er nun die Woche in Berlin verbrachte. Er meinte ja immer, wir sähen uns nicht genug und hätten viel Zeit miteinander verloren, wir Männer. Und natürlich gab er mir daran die Schuld, weil ich mich seiner Meinung nach von ihm abwendete. Dabei war ich nun einfach eine junge Erwachsene, die ihren eigenen Weg suchte, aber er sah mich wohl noch immer als einen Teil von sich selbst. Über alle meine Freunde redete er schlecht, wie er ja über alle Menschen herzog und schlecht redete, wie ein richtiger Misanthrop eben. Aber wenn ich sie ihm dann bei irgendeiner Gelegenheit vorstellte und wir einen Nachmittag oder Abend zusammen verbrachten, überwog doch immer sein Charme und seine Verführungskraft. Und meine Freunde waren von ihm bezaubert und begeistert. So musste er wohl auch auf die zahlreichen Geliebten seines Lebens gewirkt haben. Er war einfach ein charmanter, unwiderstehlicher Misanthrop. Als er seine langweiligen propagandistischen Bücher schrieb und dafür im Lesesaal der Staatsbibliothek die alten Zeitungen der 20er Jahre las oder wenigstens durchsah, bestellte er sich gleichzeitig eine noch viel ältere Zeitung, nämlich die Breslauer Zeitung, und kopierte daraus die Artikel und Aufsätze seines Großvaters, besonders die, in denen er für die rechtliche Gleichstellung der Juden in Preußen eingetreten war und mit deren Gegnern gestritten hatte. Da man in der Staatsbibliothek nicht so viele Kopien anfertigen konnte, schrieb er die Texte und Argumentationen des Für und Wider die Emanzipation der Juden teilweise Seite für Seite mit der Hand ab und versah sie am Rande mit vielen Ausrufungszeichen. Den geduldeten Juden nach alter Sitte wiederum ein Abzeichen an die Kleidung aufnötigen zu wollen, halten wir für einen Missgriff leidenschaftlicher Stimmung. Zum Erkennen bedürfen sie dieses Abzeichens schwerlich. Die Natur hat sie ja schon scharf genug gezeichnet. Viele Ausrufungszeichen am Rand. Die abgeschriebenen Seiten heftete er zusammen und schickte oder übergab sie mir. Ich überflog sie, aber verstand nicht, was er damit mitteilen wollte. War das der Stoff des Buches, das ihn wirklich interessiert hätte, aber das er nicht schrieb? Oder war es eine Auseinandersetzung mit sich selbst über die Unentrennbarkeit des Gezeichnetseins? Dabei konnte er noch nicht einmal wissen, dass auch die Files vom MI5 als seine natürlichen Kennzeichen die Prominent Nose und das mediterrane Aussehen festgehalten hatten. War es ein Eingeständnis, die miese Erbschaft seines Großvaters angetreten zu haben, indem auch er sich in naivem Glauben einer aufklärerischen Idee verschrieben hatte, von der er einen Universalismus erhoffte, der ihm seiner Herkunft und natürlichen Kennzeichnung entkommen lassen würde? War doch sein Glaube am Ende schon erschüttert. Und er spürte wohl, dass die Sache, der er sich hingegeben hatte, schon im Vergehen war. So wie seine eigene Lebenszeit. War es also die miese Erbschaft seines Großvaters, die ihm alle diese Unzugehörigkeiten eingebracht hatte? Als Jude ohne Bekenntnis. Aber das Judesein war ihm ins Gesicht geschrieben. Als Deutscher bekannte er sich. Er hatte schließlich das zweite N in seinem Namen unter den Engländern aufrechterhalten. So war er für die Engländer ein Deutscher geblieben. Aber für die Deutschen ein Jude. Für die Genossen war er zu bürgerlich, nie über Hermann Hesse hinausgekommen. Für die richtigen Bürger war er zu bohemhaft. Er hatte ja nichts aufgebaut, angesammelt oder gar vermehrt. Weder Titel noch Besitz. Nicht einmal ein geordnetes Leben im einfachsten Sinne hatte er zustande gebracht, mit all seinen Ehen und Scheidungen. Und wie viel er herumgezogen ist, in wie vielen Wohnungen er gelebt hat, wegen Frauen und infolge von Kriegen. Er hatte Orte, Adressen und Ehen aneinandergereiht. Und am Schluss war er dann nur noch ein Old Man in a Hurry, wie er seiner Ärztin, die ihn zum Tode hin behandelte, erklärt hat. Dann starb sein Hund. Und wenig später starb auch er und liegt nach seinem Wunsch auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee begraben. Manchmal besuche ich sein Grab. Er liegt dort unter lauter fremden Menschen. Seine beiden Töchter, die beiden Annas, haben auf seinen Grabstein außer seinem Namen nur seine Lebensdaten setzen lassen. 1903 bis 1984. Cornelia Boje las aus Georg von Barbara Honigmann. Der Titel ist im Karl-Hanser-Verlag erschienen.